Sonhyung-gun, stellvertretender Vorsitzender des Ausland-Vorbereitungskomitees für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel und Vorsitzender des Vereins der in Japan lebenden Südkoreaner für demokratische Wiedervereinigung Koreas, veröffentlichte am 5. August eine Stellungnahme und kritisierte darin das südkoreanische Regime, das die Eröffnung der gemeinsamen Konferenz boshaft verhindert.